Mein Name ist Roy Cady. Früher wurde ich Big Country genannt. Jetzt habe ich Lungenkrebs und keine Ahnung, wie lange ich damit noch leben werde. Geboren bin ich in Texas. In New Orleans habe ich als Eintreiber für einen Polen namens Stan Ptitko gearbeitet, der mir meine damalige Freundin Carmen ausgespannt hatte. Man kann nie vorsichtig genug sein. Und keine Eisen, verstanden? Für Stan sollten Angelo und ich einem Gewerkschaftsboss namens Jankiewicz ein bisschen Angst machen. War aber eine Falle. Ptitko wollte uns loswerden, weil wir beide mal was mit Carmen hatten. Als wir hinkamen, war Jankiewicz schon tot und Angelo hat's auch erwischt. Ich musste 3 Typen erledigen, bevor ich abhauen konnte. Und ich musste Rocky mitnehmen, eine junge Frau, die auch in dem Haus war. Wir sind dann in meinem Truck Richtung Galveston gefahren. Nein, aber ich kann mir Geld besorgen. In Orange, Texas. Irgendwo in den Sümpfen in der Nähe von Orange ist sie in eine alte Hütte rein, in der ihr Stiefvater Gary gewohnt hat. Ich habe einen Schuss gehört und dann kam Rocky mit ihrer 3-jährigen Schwester Tiffany wieder raus. Dem geht's gut. Ich habe ihm nur Angst gemacht, damit er kapiert, wozu ich fähig bin. Wir sind dann weiter und in Galveston sind wir an einem gammeligen Motel abgestiegen, das von einer Nancy geführt wurde. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich kenne jede Menge Polizisten, gute Freunde. Wie gesagt, nur damit ihr Bescheid wisst. In dem Motel hat sich ein Junkie namens Trey an mich angemacht. Ich frage mich, ob du vielleicht arbeiten musst. Nannte sich selbst Killer. Ließ nicht locker. Wollte mir unbedingt was zeigen. Galveston. Hörspiel in 2 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Nick Pizzolatto. 2. Teil. Flying Shoes. Spuck's aus, Killer. In seinem mit Alufolie verdunkelten Zimmer gab es nicht viel zu sehen. Ein paar Skizzen auf dem Tisch und 2 Bücher. Moderne elektronische Alarmsysteme stand auf dem einen. Das andere war weiß und verhieß 777 und andere kabbalistische Schriften. Gelbe, von einem Schreibblock abgerissene Blätter mit Kritzeleien, Zeichnungen und Diagrammen machten das Bild komplett. Mann, ich wusste doch, dass du gesessen hast. Ich habe einfach ein Auge dafür. Ich sah ihm dabei zu, wie er affektiert und penibel seine Blätter auf die Bücher stapelte und beides akkurat am Winkel der Tischplatte ausrichtete. Was mache ich? Ich meine, wie meinst du, stell dich das an? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Okay, also ich bin ein Dieb, ja? Ein Dieb. Und zwar ein verdammt guter. Okay, du denkst jetzt, na und, schön für dich. Aber mein Ding ist es, ja, mein Ding ist nicht, einen einzigen Tag mehr im Knast zu verbringen. Mein Ding ist es, ein Ding nur durchzuziehen, wenn es bona fide, wenn kein Risiko dabei ist und ordentlich was dabei herausspringt. Eine Menge guter Diebe waren Junkies. Auf dem Zenit ihrer Sucht geben sie erstklassige Profis ab. Nur halten sie es nicht durch. Aber wir haben ein klasse Team ist tot. Der Junge war einsam, das war offensichtlich. Und das erinnerte mich an mein altes Selbst. Er hatte noch nicht gelernt, damit umzugehen. Tat so, als wäre er über die Sache weg. War es aber nicht. Mittlerweile habe ich ein paar Sachen am Laufen. Neue Kunden. Was habt ihr geklaut? Medikamente natürlich. Ihr habt Ärzte ausgeraubt. Ja, zu, Mann. Ich kann den Stoff innerhalb von zwei, drei Tagen verticken. Verticken kann ich den. Innerhalb von 2-3 Tagen maximal. Ich rede von 30.000 Dollar. Mann, ey, 30.000. Ich meine, ich weiß von diesem Typen, der am Broadway eine Klinik betreibt. Ich kenne eine, der Putzfrauen, Mann. Eine Putzfrau, verstehst du? Verticken kann ich. Sind Corpus und Houston. 30 ist die Untergrenze. Echt? Untergrenze. 30. Dieser Typ, der ist der Arzt von praktisch allen, die hier unten ein Ferienhaus besitzen. Von ihren Weibern, den Hausfrauen. Er besorgt ihnen ihre Pillen. Ich rede von Benzis, von Dexis, von Bifetamin, Amphetamin, sogar Ecstasy, echt. Der Putzfrau hat mir die Infos über die Alarmanlage besorgt. Hat sie mir. Ich hab Polaroids. Ein Kinderspiel, Mann. Echt ein Kinderspiel. Bewegungsmelder, scheiße. Sowas schalte ich im Schlaf aus, ey. Wie nix. Wozu brauchst du mich dann? Ich brauche jemanden, der mir ein Van besorgt. Ein Van, verstehst du? Ich brauche jemanden, der mir hilft, reinzukommen. Mir von draußen die Tür öffnet. Die Tür öffnet, wenn ich drin bin. Mir hilft, die Ware zu transportieren und zu verticken. Die Typen. Weißt du, die Typen, die dir den Stoff abkaufen, sind alle mehr oder weniger Abschaum. Ja, ich schätze, das läuft einfach geschmeidiger, wenn so ein riesenhafter Kilimanjaro da am Tisch steht, wenn der Deal über die Bühne geht. Einer wie du. Und wie bist du in die Sache geraten, Killer? Bei einem Waisenhaus in Houston. Mit 15 bin ich abgehauen. Hab angefangen zu klauen. Lief eine Weile ganz gut, hab ein paar andere Kids für mich arbeiten lassen und eines Tages begegnete ich Wilson. Mit 17. Da habe ich nicht mehr geglaubt, dass ich die 20 schaffen würde. Fast 8 Jahre bin ich mit ihm rumgezogen. War eine gute Zeit. Hab eine gute Zeit gehabt. Hab eine Menge gelernt von ihm. Aber wie gesagt, in Alabama haben sie den Willi erwischt. Hör mal, Kate. Du scheinst ein cleveres Bürschchen zu sein. Aber du machst dir falsche Vorstellungen. Ich muss mich jetzt um die beiden Mädels kümmern. Wir sind nur wegen der Sonne und der Wellen hier. Verarsch mich doch. Ich wünsche dir Glück mit deiner Nummer. Halt die Ohren steif, Junge. Ein paar Tage später überzeugte mich ein Zeitungsartikel endgültig davon, dass ich die Mädchen loswerden musste. Rocky war in die Stadt gefahren, um sich einen Job zu suchen. Ich saß auf dem Parkplatz in der Sonne, schlürfte JW aus einem Pappbecher und durchforstete die Zeitung. Am Ende der Polizeinachrichten des Chronicle fand sich folgende Notiz. Einsiedler erschossen, aufgefunden, Frau und Tochter vermisst. Die Leiche von Gary Benoit aus Orange, Texas, wurde am Donnerstag von zwei in der Nähe wohnenden Jungen in seinem Haus an der Big Lake Road aufgefunden. Der Gerichtsmediziner teilte mit, dass Mr. Benoit einen Bauchschuss erhalten habe und er wohl zunächst von einem Tier aufgestöbert worden sei. Deputies bestätigten, dass es mehrere Tage dauert, eine Leiche entdeckt. Außerdem wird um Hinweise über den Verbleib seiner kleinen Tochter Tiffany sowie seiner Stieftochter Raquel gebeten. Ich knüllte die Zeitung zusammen und warf sie in das Ölfass, das als Mülltonne im Hof stand. Das bisschen, das noch von meinem zerschredderten Verstand übrig war, schrie mich an, abzuhauen, die ganze Geschichte hinter mir zu lassen. Und genau das tat ich. Schluss damit, dass alles gut würde. Jetzt gab es nur noch mich und Texas. Mich und den Krebs. Amarillo bestand aus Tankstellen und Einlagerhallen, billigen Stripschuppen zwischen Motels und pfeifenden Winden. Man konnte fahren und fahren und doch nichts anderes sehen als die Plains und die Wassertürme und die kleinen Öltürme, deren Pumpen wie Wippen auf und nieder schwangen. Ich beobachtete, wie Trucker und Rastplatzhuren sich ihren Weg durch den Niesel bahnten, zwischen Waschsalon und Zapfsäulen hin und her wuselten, hinter denen die fetten Sattelschlepper aufgereiht unter den Halogenleuchten parkten. Musikhafen? Sie war jung. Wie alt genau, war schwer zu sagen. Sie stand mit verschränkten Armen und reckte den Hals vor. Hast du ein Zimmer? Nein. Ein Aufpasser? Nein, nur ich. Eine Ausreißerin. Sie würde das hier nicht lange machen. Nicht bei all den Zuhältern, Psychos und Cops. Ja. Ich zog meinen Flachmann heraus, nahm einen Schluck und bot ihn ihr an. Also? Was ist? Okay, komm mit. Eine halbe Stunde später, ich stand am Fenster, hockte sie auf dem Bett. Und ich konnte ihr Spiegelbild im Fenster sehen. Was ist denn, Mister? Sagen Sie mir doch, was ich tun soll. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Ich stand neben dem Vorhang und beobachtete den Parkplatz, nippte meinen JW. Ich versuchte, mich mit ihr zu unterhalten, sprach diverse Dinge an. Aber sie war zu sehr Nutte, schwieg und ging mir gleich an die Hose. Sie war noch jünger, als ich gedacht hatte. Nach einer Weile, als ich angeödet war und es ihr peinlich wurde, stand ich wieder auf, griff mir meinen Drink und stellte mich nackt ans Fenster. Sag mir einfach, was du willst. Wie lange arbeitest du schon hier? Seit 2 Tagen. Die Mädels da draußen sind gefährlich, die schlitzen dich auf oder ihre Typen tun's. Ich bleib nicht hier. Der Regen, der sanft aufs Dach klopfte und die Scheiben hinunterlief, versetzte mich in eine finstere Stimmung. Dieses Kind würde es niemals schaffen. Es brauchte nicht viel Fantasie, sich auszumalen, wie sein Leben in die Binsen ging. Ich ließ ein paar Scheine auf der Klimaanlage liegen und ging zu meinem Truck, fuhr los und überließ ihr das Zimmer. Am Donnerstag traf ich am späten Nachmittag wieder auf der Insel ein. 3 Tage, nachdem ich weggefahren war. Trays Motorrad stand immer noch vor seinem Zimmer. Als ich die Tür zum Büro aufstieß, hörte ich Deborah. Noni, Deborah und Nancy saßen um Tiffany herum auf dem Boden. Tiffany futterte Cornflakes aus einer Schüssel. Hallo. Tiffany bemerkte mich und winkte. Wo ist Rocky? Sie sagt, sie ist arbeiten. Sie hat sich die letzten Tage nicht groß blicken lassen. Ich dachte, du wüsstest das. Ich habe ein paar alte Freunde besucht. Hat sie einen Job? Ich glaube, es herrscht ein wenig Verwirrung darüber, ob du zurückkommen würdest. Ja, natürlich. Ich habe doch im Voraus bezahlt. Wie geht's der Kleinen? So ein liebes Mädchen. Komm mit. Ich folgte ihr nach draußen, wo wir im Schatten des Carports stehen blieben. Was ist mit dem Mädchen los? Ich muss das hier nicht haben. Ich kann das nicht brauchen. Auch nicht dulden. Redest du von Rocky? Sie hatte einen Mann mit auf dem Zimmer, die Nacht, als du weggefahren bist. Okay, keine große Sache, ist ihre Angelegenheit. Aber gestern kommt Lance an, bettelt um Verzeihung. Sagt mir, sie habe ihm ein gutes Angebot gemacht. Davon weiß ich nichts. Ah ja? Ich meine, ich kapiere nicht ganz, was für ein Arrangement du mit dem Mädchen hast. Offen gestanden will ich es auch gar nicht wissen. Aber ich weiß, dass sie nicht deine Nichte ist. Ja. Die Kleine da drin, das ist ein wunderbarer kleiner Mensch. Ja. Hat ganz bestimmt etwas Besseres verdient als das hier in Mr. Bobby Show. Die Kleine muss nicht so enden wie die andere. Was ist passiert, nachdem du mit Lance gesprochen hast? Ich bin zu ihr, um mit ihr zu reden. Sie wird wütend, brüllt los, stürmt in ihr Zimmer, kommt aufgemotzt wieder raus. Kurzes Kleidchen, Haare hochgesteckt, hat die Kleine auf dem Arm, klopft bei Noni und Deborah, bittet sie, auf sie aufzupassen, weil sie arbeiten muss. Sagt, sie hätte einen Job. Sieh mir das alles an, aber ich sehe auch, wie Lance anfängt, seine Sachen zu packen. Wo arbeitet sie? Angeblich downtown in einem Restaurant, Pirandello's. Ein Italiener an the Strand, sagt, sie arbeitet als Hostess. Ich hab gesehen, wie sie sich bei diesem Jones von Nummer 8 herumgedrückt hat. Gesehen, wie sie zusammen gebechert haben. Er hat sie zur Arbeit gefunden. Scheiße. Scheiße ist das richtige Wort, Mr. Robichaud. Also, Ihnen ist aber auch klar, dass ich das Sozialamt anrufen könnte. Ich könnte denen sagen, die Kleine sei ausgesetzt worden, könnte sagen, ihre Schwester oder was sie sonst ist, geht anschaffen. Und die würden sie einkassieren. Ich könnte außerdem sagen, der da drüben, der große, übel aussehende Säufer ist ihr Zuhälter. Das stimmt nicht. Dann sehen Sie mich jetzt mal in die Augen, Mr. Robichaud. Sind Sie der Zuhälter von dem Mädchen? Nein, Ma'am, nein, das bin ich nicht. Nichts dergleichen. Ich habe nur versucht, ihr ein bisschen zu helfen und so bin ich hier gelandet. Vielleicht sollte ich einfach weiterfahren. Dann können Sie Rocky ins Gefängnis stecken lassen und das Kind ins Heim. Nichts davon hat er nur im Entferntesten was mit mir zu tun. Ich schätze, das könnten Sie tun. Ich versuche, Rocky zu finden, okay? Wie lange? Nicht lange. Ich ging rüber zu Nummer 8 und sah, dass Nancy mich immer noch beobachtete. Killer Trey blinzelte heftig, als er die Tür aufmachte. Ich schob mich hinein und schloss die Tür. Er trug kein Hemd und seine Schultern, von denen seine dünnen Ärmchen wie tote Gewichte baumelten, wirkten eingefallen. Weißt du, wo Rocky steckt? Er sagte, sie geht arbeiten. Was ist zwischen euch gelaufen? Laufen ist nichts gelaufen, Mann. Wir sind abgehangen, haben ein paar Bier getrunken und dann habe ich sie zur Arbeit gefahren. Echt? Hast du sie bezahlt? Mann, ey, der Killer steht nicht auf kleine Mädchen. Wo hast du sie hingefahren? Rüber, zu The Strand. Hab sie irgendwo rausgelassen. Hast du mal drüber nachgedacht, was wir besprochen haben? Nein, kein Interesse. Ich hab dich gesehen, wie du mit der Zeitung in der Hand ausgeflippt bist. Hab sie aus der Mülltonne gefischt, mal durchgelesen. Und auf einmal merke ich, die Mädels in dem Artikel haben die gleichen Namen wie die beiden hier. Brauchst du nur noch eins und eins zusammenzuzählen? Das ist ja ziemlich einfach eigentlich. Ja, gib mir nichts an, Mann. Gib mir nichts an. Ich hab nicht das geringste Bedürfnis, dich zu ficken, Mann. Echt. Ich sag nur, wie fies ist. Ich sag nur, falls das so weit zu kommt. Zu was kommt? Stell dir vor, ich hocke eines Tages in Handschellen schwitzend in einer Verhörkabine. Da könnte ich dann schwach werden. Ich könnte sagen, hört mal, wenn ihr mir ein bisschen Luft zum Atmen gebt, die ganzen Anklagepunkte vergesst, dann kläre ich euch einen Mord auf. Ich kann euch einiges über zwei Mädels verraten. Trey fing an, mit einem Butterfly-Messer zu spielen, das er unter einem Stapel Blätter hervorgezogen hatte. Denk einfach mal drüber nach, Mann. Ich meine, ich habe echt keinen Bock, dich zu ficken. Ficken möchte ich nicht. Möchte ich nicht ficken. Am Ende springen für jeden 15.000 raus. Er hatte keinen Schimmer, wer ich war und was das, was er mir erzählte, für ihn bedeutete. Gut. Aber es muss bis heute Abend warten. Erst muss ich Rocky finden. Okay, von mir aus. Triff mich unten am Circle K um 8. Jawohl, Sir! Jawohl! Er salutierte. Ich ging, ohne mich umzublicken, raus. Ich fand das Pirandello's auf der 22nd Street zwischen Ship's Mechanic Row und Market Street. Das Personal trug schwarze Röcke oder Hosen, weiße Blusen oder Hemden und schwarze Fliegen. Ich glaube, ich habe so ein Mädchen ein, zwei Mal an der Bar gesehen. Ich glaube aber nicht, dass sie hier gearbeitet hat. Sie deutete hinter sich, wo sich eine lange, protzige Bar erstreckte, hinter der sich ein Mann zu schaffen machte, der ein kurzärmeliges Hemd und Ellbogenschoner trug. Ich beschrieb ihm Rocky, nannte sie Raquel. Die arbeitet hier aber nicht. Saß hier rum, bis jemand sie ansprach und ihr einen Drink spendierte. Hm? Die Geschäftsführung hat mich angewiesen, etwas zu sagen, wenn sie wieder auftaucht. Hm? Der Laden hier hat eine gewisse Klasse, verstehen Sie? Danke. Ich warf ihm einen Fünfer für das Gespräch auf den Tresen und ging. Ich hielt bei einem Ace-Baumarkt und kaufte eine Rolle doppelt verstärkter Steel-Sack-Müllsäcke und 10 Meter daumenstarkes Flaschenzugseil. Killer Trey lungerte übellaunig neben einem Münztelefon am Circle K herum. Die Schultern eingezogen, als müsste er sich gegen einen scharfen Wind schützen. 4515 Broadway. Ich zeig's dir. Ich parkte einen Block weiter. Wir schlichen durch die Gasse und hielten uns im Schatten. Hierher. Ich ließ ihn vor mir hergehen. Und dann gleich links. Zog die schweren Arbeitshandschuhe heraus, die ich in der Gesäßtasche stecken hatte, und hielt den Atem an, während ich sie anzog. Als er sich umdrehte, sprang er zurück, weil ich bereits dicht an ihm dran war. Aber es war zu spät. Ich erwischte ihn an der Kehle. In seinen Augen zeichnete sich der Schrecken des Verstehens ab. Die Augäpfel schwollen an und füllten sich mit Blut. Dann machte er das Gesicht, das sie immer machen. Er kämpfte. Aber ich war fast 20 Zentimeter größer als er. Seine Lider flatterten und er verdrehte die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Mit einem letzten Gurgeln entwich die Luft aus ihm und ich konnte seine Scheiße riechen. Seine Zunge quoll heraus wie eine fette, erschöpfte Schnecke. Als ich ihn absetzte, überkam mich das Bedürfnis, ihm alles zu erklären. Ihn zu überzeugen, dass ich das alles nur der Mädchen wegen tat. Leichter hätte es ihm das auch nicht gemacht. La Porte liegt 50 Meilen außerhalb von Galveston. Und von dort führt ein Marschgebiet in die Galveston Bay. Ein Moor namens Marais de Chien. Eine riesige, verzweigte, schwarze Fläche voller Dolinen, kreisrunder Sümpfe, die alle gleich aussahen. Ein Labyrinth von Zypressen, Pinien und Weiden, voller Alligatoren, Schlangen und uralter Knochenhechte, so groß wie Kanus. Ich bemerkte das Kräuseln des Wassers, als sich der Alligator heranschob, um die Beute zu inspizieren. Dann stopfte ich seine Klamotten in einen Müllsack, band ihn zu und warf ihn in den Sumpf. Rocky war immer noch nicht im Hotel aufgetaucht. Ich schloss die Tür zu Trays Zimmer auf. Ich nahm seine Klamotten und seine Bücher und kippte alles in einen Müllsack. Vergewisserte mich, dass die Luft rein war und schleppte ihn zu einem Container einen Block weiter. Dann ging ich in mein Zimmer, duschte, zog mich an und setzte mich in der Dunkelheit mit einer Flasche Jameson vor das Fenster. Einige Zeit später schwebte ein langgestreckter dunkler Cadillac auf dem Parkplatz und durchschnitt mit den Scheinwerfern seines eckigen breiten Kühlers die Dunkelheit. Rocky stieg auf der Beifahrerseite aus. Sie stolperte in ihren High Heels und es sah aus, als hätte sie ein neues Kleid an. Ein wie das Fell eines Zebras gestreifter Fummel, der sich eng an ihren Körper schmiegte. Als ich die Tür aufmachte, hatte sie diesen blasierten, benebelten Gesichtsausdruck. Doch als ich näher kam, wich er einer Maske der Furcht. Ich hielt mich nicht lange auf, sondern packte ihr Handgelenk, zerrte sie mit und stieß sie in mein Zimmer. Sie fiel theatralisch auf die Knie und knallte mit dem Kopf auf die Matratze. Ich trat die Tür zu und zog den Vorhang vor. Roy, warte! Ihr Kleid rutschte die Schenkel hoch und auf der Innenseite ihres Oberschenkels konnte ich einen blauen Fleck erkennen. Als ich meinen Gürtel herauszog, wollte sie etwas sagen. Aber als sie meinen Blick sah, verließ sie ihre Stimme. Sie starrte auf die Gürtelschnalle und ihre Augen weiteten sich vor Angst. Roy, ich dachte, du wärst weg! Ich zog sie an den Haaren hoch und hielt sie so, dass sie auf Zehenspitzen stehen musste, damit ich ihr nicht den Skalp abriss. Tränen rannen über ihre hohen Wangenknochen. Ich ohrfeigte sie und sie fiel aufs Bett. Ich dachte, du wärst weg. Er hat mir ein Bier spendiert. Dann hat er mir die Zeitung gezeigt. Es ist dir wohl nicht eingefallen, mir zu sagen, dass du eine Mörderin bist. Kurz du hast mich zum Komplizen gemacht und die Kleine auch. Lieber kurz weg, gehst du wieder auf den Strich. Wo hast du den blauen Fleck her? Von demselben Typ, von dem du auch das Kleid hast? Was bist du für ein blöder Hurensohn? Was passiert denn, wenn sie dich erwischen, während du deinen kleinen Arsch verkaufst? Du weißt, dass es illegal ist, oder? Nancy ist kurz davor, dir die Bullen auf den Hals zu hetzen und wegen Tiffany beim Sozialamt anzurufen. Weißt du, was dann mit Tiffany passiert? Weißt du das? Weißt du, wie es in Heimen zugeht? Hörst du mir überhaupt zu? Sieh mich an! Es tut mir leid. Du hast keine Zeit mehr, dich selbst zu beweisen, du verfluchter Abschau. Spar dir das, es ist mir egal. Du ruinierst ein bisschen Leben, was du noch hast. Und du tust so, als wärst du zu blöd, das zu kapieren. Du bleibst nicht bei uns. Was hätte ich denn machen sollen? Was interessiert's dich überhaupt? Was verdammt nochmal hätte ich tun sollen? Darauf gibt's ein paar hundert Antworten, die alle nichts mit Hurerei zu tun haben. Wer war das in dem Caddy? Mann, er war ein paar Tage in der Stadt und suchte Gesellschaft. Er hat gut bezahlt. Du bist voll auf Koks. Nein, ich hab nichts genommen. Verdammt, Rocky. Wo warst du? Wo bist du hin? Hätte alles gut werden können. Alles hätte gut werden können. Plötzlich traf mich einer dieser Hustenanfälle in die Brust wie eine Ladung Schrot aus einer doppelläufigen Pumpgun. Ich sah den Tod durch meine Lungen spazieren. Jeder Husten war ein Hieb mit der Sense. Roy, bist du... Roy, soll ich was... Roy! Was braucht es, dass du aufhörst, Rocky? Nichts. Was? Bleib einfach bei uns, Mann. Himmel! Roy, in Orange, da... Beruhig dich. Beruhig dich. Du bist okay. Niemand wird's mit dir in Verbindung bringen. Ich hab die Pistole weggeschmissen. Es ist vorbei. Das wird nicht auf dich zurückfallen. Das Einzige, womit du klarkommen musst, bist du selber, Rocky. Glaubst du an die Hölle, Roy? Nein. Nur an die auf der Erde. Ich muss Tiffany holen. Sie ist nicht deine Schwester. Stimmt's? Es hat angefangen, als ich krank wurde. Mom war nicht da. Ich hatte mir eine Grippe angefangen. Als ich wieder zu Hause war, bekam ich Fieber und musste im Bett bleiben. So waren wir nur zu zweit. Ich und Gary. Da hat er mir den Fernseher ins Zimmer gestellt und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, wie nett das von ihm war. Wir hatten keine Medizin im Haus und er trank Schnaps aus der Flasche. Er meinte, das sei gut gegen Grippe. Dass seine Mutter ihm und seinen Brüdern immer einen kleinen Whisky gegeben hätte, wenn sie erkältet gewesen waren. Und so saßen wir auf dem Bett und sahen fern. Und ab und zu goss er mir einen Schluck Whisky in einen Pappbecher. Ich weiß noch, dass es ein Pappbecher war. Nach einer Weile fühlte ich mich tatsächlich besser, fröhlicher und merkte gar nicht mehr, dass ich krank war. Er erzählte mir Witze und wir lachten über das, was im Fernsehen lief. Das Licht war dämmerig, bloß ein paar Kerzen und der Fernseher. Und er saß neben mir im Bett, was mir aber nichts ausmachte, weil ich ja so fröhlich war. Er war aber so fett. Er war so fett, dass er einsank und ich so halb auf ihn draufrollte, als ich einnickte. Und dann, ich weiß nicht, es war spät und ich wachte wieder auf, obwohl... Eigentlich war ich vielleicht die ganze Zeit wach. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber ich wachte auf und er war zugange, er lag auf mir drauf. Er war so fett und hatte Pickel auf den Schultern, riesige rote Flundern und er roch nach Krebsfleisch, nach Schlamm. Als Mom dann zurückkam, ich weiß nicht, vielleicht hat er ihr was gesagt. Ihr erzählt, es sei mein Fehler gewesen, aber auf einmal war sie anders zu mir. Ich wusste nicht, worum es eigentlich ging. Ich wusste nicht genau, was passiert war. Ich wurde dick und Mom ist einfach weggegangen. Aber Gary meinte, das wäre gerade gut. Er könne jetzt Stütze vom Staat einfordern. Ich wurde immer dicker und konnte das Haus nicht mehr verlassen. Erst ganz zum Schluss ist er mit mir ins Krankenhaus gefahren. Hier können wir nicht bleiben. Wir müssen weg. Okay. Okay, okay, es tut mir leid. Ich fuhr nach San Marcos, um bei der First National ein Konto zu eröffnen. Unterwegs schaute ich mir nochmal die Papiere in Sienkiewicz' Ordner an. Berichte, An- und Abfahrtszeiten von Schiffen, daneben handschriftliche Notizen, die festhielten, wann und wo bestimmte Container verschwunden waren. Der Name Ptitko tauchte relativ häufig auf. Vermutlich hatte Frank Sienkiewicz geglaubt, die Unterlagen würden ihn unantastbar machen. Als ich am Abend zurückkehrte, sah ich nach den Mädchen. Rocky hatte sich ins Bett gelegt. Sie starrte an die Decke, während im Hintergrund der Fernseher lief und Tiffany sich mit einem Plüschbären vergnügte, den ihr die Ladies gekauft hatten. Ich muss noch mal weg, nur für ein paar Stunden. Okay. Was meinst du? Vielleicht sollten wir morgen mal ausgehen. Am besten nur wir zwei, zum Abendessen oder so. Klingt gut, Roy. Was hast du vor? Sagst du es mir? Jemanden anrufen. Um ganz sicher zu sein, fuhr ich ein paar Stunden, bis ich Louisiana erreicht hatte. Das Telefon hing an der Wand einer verlassenen Tankstelle, die bereits windschief in die weiche Erde eingesunken war. Ich hatte George, den Barkeeper, dran und hätte ihn fast gefragt, wie es seinem Ohr ging. Sag ihm, Roy ist am Apparat. Ein paar Minuten verstrichen. Ich wartete, bis er endlich reinging. Das muss jemand sein, der mich ficken will. Bist du das, Roy? Ja, ich bin's. Hübsche Arbeit. Ich meine, das war wirklich beeindruckend. Ich hatte keine andere Wahl. Wir haben die Sauerei beseitigt. Verdammt, ich habe mich gefragt, ob wir je wieder von dir hören. Warum, Stan? Ich kapier's nicht. Oh, das waren nicht wir, das waren die Rackheads aus am Arsch der Welt, Istan. Die hatten nicht vor, sich mit euch anzulegen, die wollten bloß ihn. Ganz ehrlich? Also, wie kannst du mich nur sowas fragen? Außer, dass du gesagt hast, wir sollen unsere Knarren zu Hause lassen. Erinnerst du dich? Stan! Okay, du hast mich ertappt. Wenn du mit jedem, der kam, flachgelegt hat, so ein Ding abziehst, dann wirst du wohl ein paar hundert Typen umlegen müssen. Pass auf, was du sagst, Big Country. Uns deshalb umzulegen. Wofür? Hm? Ihretwegen? Das ist absurd. Die Frage war doch eher, warum nicht? So wie man eine Spinne zerquetscht. Drei Fliegen, eine Klappe. Sienkiewicz wird euch beiden angehängt, kapierst du? Warum also? Weil ich es verdammt nochmal sage. Darum, weil ich entscheide. Dein Hirn ist ein Loch voller Schlangen. Immerhin, du verstehst es. Nun denn? Ich hab was. Ich höre. Frachtbriefe, Aufzeichnungen. Ein Ordner, der die Transaktionen glasklar auflistet. Ständig taucht dein Name auf. Ein echt langer und ausführlicher Brief, der alle Vorgänge erläutert. Alles handschriftlich verfasst von ihm. Ich schätze, das war es, was die Superhelden wollten. Kurwa. Du hast es nicht anders gewollt, du schmierlappiger Pollack. Dahinter waren sie doch her, oder? Hinter diesem Ordner, den Sienkiewicz zusammengestellt hat. Und wo rufst du an? Stan, hältst du mich für blöd? Was willst du? 75. Bankeinzahlung. Du Scheißkerl. Kopien gehen an die Times-Picayune nach Baton Rouge. Washington Post oder so? Landesweit. Die Originale an die Feds. Ptitko steht praktisch auf jeder Seite. Such dir einen Stift, ich lege gleich auf. Ich diktierte ihm die Kontonummer bei der First National. Ich sagte ihm, er sollte das Geld bis morgen Nachmittag um 4 eingezahlt haben oder ich ginge zur Post. Dann legte ich auf. Meine Hände begannen zu zittern. Meine Knie gaben nach. Ich nahm einen kräftigen Schluck J&B und kotzte. Am nächsten Tag rief ich um 5 bei der First National an. Das Geld war nicht da. Nur die $50, die ich eingezahlt hatte, um das Konto zu eröffnen. Ich hielt an ein Münztelefon neben einer Bodega. Spielte keine Rolle mehr, von wo ich anrief. Am nächsten Morgen würden wir weg sein. Wir hatten eine Abmachung. Ich musste ein paar Überweisungen vornehmen, die nicht vor morgen durchgehen. Ich hätte es dir ja gesagt, aber du hast mir deine Nummer nicht geben wollen. Die Päckchen sind gepackt, adressiert und frankiert. Big Country, bitte verschon mich mit deiner melodramatischen Scheiße, ja? Du willst die Kohle gut, morgen hast du sie, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich legte auf, kaufte in der Bodega einen Flachmann, nahm einen schnellen Schluck und fuhr zum Hotel zurück. Rocky war einkaufen gewesen. Sie trug einen leichten, langen Rock mit Kornblumenmuster, dazu ein ärmelloses Top mit Rollkragen, dessen Tugendhaftigkeit mich offenbar beeindrucken sollte. Sie wirkte aufgedreht, als wäre der Abend etwas ganz Besonderes. Wo willst du hin? Downtown? In einen dieser schicken Läden? Lieber eine Country Bar oder so einen Laden wie den, wo wir das erste Mal was getrunken haben. Wie der in Lake Charles. Das war cool. So einen werden wir sicher finden. Ich fuhr ein Stück Richtung Westen nach Angleton, wo an Country Tavernen kein Mangel herrschte. Wir entschieden uns für einen größeren Laden, der sich Longhorns nannte. Ein anständig aussehender, aus Zypressenstämmen errichteter Schuppen, der genau das bisschen Schick mehr hatte, um Leute abzuhalten, die auf Ärger aus waren. Ich hab geglaubt, du wärst abgehauen. Bin ich nicht. Ehrlich. Über der Tanzfläche wurde das Licht gedimmt und George Strait begann, in seinem nüchternen, vollen Texas-Twang zu singen. Okay, es kann so nicht weitergehen. Egal, ob ich da bin oder nicht. Ich weiß es doch. Du hast jetzt die Kleine. Es ist vorbei. Für immer. Das macht mir alles Angst. Was ich getan habe, Mann, was ich getan habe. Die Vergangenheit ist nicht real. Was? Sag dir das, immer wieder. Die Vergangenheit ist nicht real. Es ist nur eine der Ideen, von denen du glaubst, dass sie real sind. Sie existiert nicht, Baby. Alles beginnt jetzt, jetzt in diesem Moment. Und jetzt hör mir mal zu. Ich habe was im Laufen. Das könnte eine Weile für dich reichen. Was meinst du? Nimm mal an, du hättest Geld. Was würdest du tun? Wie viel Geld? Genug. Um die Miete zu zahlen, das Essen. Eine ganze Zeit lang. Okay, dann sage ich dir, was du tun musst. Du machst einen Schulabschlusstest. Ich meine es ernst, wirklich. Du holst dir jemanden, der auf die Kleine aufpasst und dann gehst du zur Schule und holst deinen Abschluss nach. Schule? Genau. Aber wie? Bist du clever. Lerne einfach, etwas aus dir zu machen. Du tust es für dich. Oder du tust es für sie. Aber du tust es. Okay, Roy. Okay. Wann weißt du's? Was? Das mit dem Geld. Morgen. Was, wenn's nicht klappt? Dann lass ich mir was anderes einfallen. Hast du... Was? Hast du was mit diesem Typen, mit Trey, gemacht? Ich habe ihm gesagt, er soll die Finger von dir lassen und sich verpissen. Wahrscheinlich raubt er jetzt in Corpus Apotheken aus und bettelt darum, erschossen zu werden. Also... Ihre Augen funkelten und sie lächelte über das ganze Gesicht. Es war, als öffne man an einem Sommermorgen die Fensterläden. Tanzt du jetzt mit mir oder was? Dann führte sie mich mit derselben sanften Entschlossenheit, mit der sie Tiffany in die Wellen geleitet hatte, auf die Tanzfläche. Und ich war betrunken genug, mir nicht wie ein kompletter Idiot vorzukommen. Es war spät, als wir gingen. Sie ging leichtfüßig vor mir her, schwankte und torkelte ein bisschen und bedankte sich unentwegt bei mir. Als wir uns dem Truck näherten, fiel mir etwas auf. Er hing merkwürdig schräg auf den Achsen. Danke, Roy. Und als ich nach meinen Schlüsseln fummelte, sah ich, dass der linke Hinterreifen völlig platt war. Das war der schönste Abend. Wie ein Pfannkuchen. Männer tauchten hinter ihr auf. Aus dem Nichts. Austernschalen knirschten. Dann traf mich das Rohr direkt auf die Augen. Jemand hielt meine Arme. Ich wollte mich losreißen, aber mein Hinterkopf explodierte. Schwindelerregende, schädelknackende Schmerzen. Ich wusste, es war etwas gebrochen. In mir, in meinem Kopf. Dann spürte ich den Staub auf meinen blutenden Lippen. Erkannte die Austernschalen, die mein Gesicht zerschnitten, während sie mich wegzogen. Hier, du mieses Erpresserschwein! Ich konnte Kniekehlen erkennen und die Absätze von Schuhen. Aufgereihte Sterne am Horizont. Ich drehte den Kopf und erkannte die verkrusteten Ziegel und das Schild. Stan's Place. Rocky konnte ich nicht sehen, auch nicht hören, aber ich schrie. Sie ließen meine Arme los und traten auf mich ein, bis ich wieder das Bewusstsein verlor. Ich erwachte am Boden liegend, das Gesicht auf kaltem Beton, umgeben von dunklen Wänden in einem Raum. Nur eines meiner Augen funktionierte Und mit dem sah ich dort. Ich erkannte den Lagerraum. Ich hörte Rocky nur für den Bruchteil einer Sekunde irgendwo aus dem Flur. Ein kurzer, erstickter Schrei. Ich versuchte, mich zu bewegen, schaffte es aber nicht. Meine Hände waren nicht mehr zu gebrauchen. Der Schmerz war überall und erfasste mich. Immer tiefer, immer schlimmer. Ich glaubte, Rockys Stimme zu hören, irgendwo hinter Türen, rasend schriller werden, dann absterbend, wie abgeschnitten, stumm. Schuhe kamen näher, ein Baseballschläger und ein langes Rohr in Kniehöhe. Ich pisste in die Hose, versuchte aufzustehen. Aber entweder der Schläger oder das Rohr erwischte mich und brach mir den Kiefer. Ich spuckte Zähne. Meine Zunge war aufgerissen. Dann machten sie weiter. Als ich wieder aufwachte, war ich an einen Stuhl gefesselt und konnte kaum noch atmen. Ich hatte Geschichten gehört über Stan und einen Schweißbrenner. Es gab nichts mehr, das ich nicht getan hätte, um zu überleben. Hinter mir ging leise quietschend eine Tür auf, die gleich darauf vorsichtig wieder geschlossen wurde. Ich wusste, wer hereingekommen war. Kein Geräusch. Carmens Flüstern warm in meinem Nacken. Etwas zerrte an meinen Handgelenken und der Schmerz stach in meine Schultern. Ich jaulte auf. Die Kabel, mit denen meine Handgelenke gefesselt waren, fielen zu Boden. Meine Arme baumelten schlaff, als gehörten sie nicht zu mir. Dann fiel das Seil, mit dem sie meinen Oberkörper fixiert hatten. Sie kniete sich vor mir nieder und durchschnitt mit einem kleinen Messer das Klebeband um meine Knöchel. Ihre Wimperntusche war zerlaufen. Und über ihre Wangen zogen sich schwarze Schlieren, als hätten ihre Augen Tinte verspritzt. Sie sah über die Schulter zur Tür und legte das Messer in meine feuchte Hand. Schloss meine Finger um den Griff. Ich jaulte erneut auf. So sehr schmerzte es. Ich glaube, ich fragte nach Rocky, denn ihre Augen flackerten kurz auf, doch sie schüttelte nur den Kopf. Sieh zu, dass du hier rauskommst. Hau ab, Roy! Ich wollte etwas sagen, aber mein Kiefer reagierte nicht. Carmen glitt von mir weg. Ich hörte das gedämpfte Klacken ihrer Absätze. Dann ging quietschend die Tür auf. Vor dem Lagerraum raffte ich mich auf. Wankte auf das rote Notausgangslicht am Ende des Flurs zu. Eine Abstellkammer. Ich passierte das Büro, in dem Rocky war. Sie hatten den Schreibtisch leer gefegt und sie darüber gelegt. Ihre Kleider lagen auf dem Boden. Ihr Gesicht war zur Tür gedreht. Ihre stumpfen Augen begegneten meinen. Sie waren leer, schreckensstarr und anklagend. Um ihren Hals war eine Krawatte geschlungen. Ich warf mich gegen die waagerechte Stange des Schließmechanismus. Drückte sie gegen das harte Metall knallend nach unten und lag draußen im Kies des Parkplatzes. Die Nacht war gleichzeitig hell und dunkel, purpur und gold verschmiert. Wankend krachte ich in einen Mann, der hinter dem Müllcontainer hervorkam und sich den Hosenschlitz zuzog. James Myers Gesicht verzerrte sich, als er mich sah. Ich drückte ihm den Daumen ins Auge und fiel mit meinem ganzen Gewicht auf ihn, bis der Augapfel platzte und tief in die Augenhöhle hineinfuhr. Es ging schnell und dann drückte ich ihm das Messer ins andere Auge. Ich stand mitten auf der Straße. Scheinwerfer wuchten über mich hinweg, blendeten mich. Bremsen kreischten. Ich begann zu schreien und winkte. Ein Wagen kam quietschend zum Stehen. Ich riss die Fahrertür auf, der Mann versuchte noch wegzufahren. Ich habe immer noch sein Gesicht vor mir. Aufgerissener Mund, aufgerissene Augen. Irgendwie vergrub ich die Klinge in ihm, zerrte ihn an seinem Hemd auf die Straße. Sie fanden mich keinen Kilometer entfernt im Schaufenster eines Wirtschaftsprüfungsbüros mit dem Brustkorb im Lenkrad. Ich erwachte im steril gleißenden Licht eines Krankenhauses, so durstig, dass ich es nicht mehr aushielt. Aber als ich den Mund öffnete, wurde ich vom stechenden Schmerz fast ohnmächtig. Das linke Auge konnten wir leider nicht retten. Die Augenbrauen waren beide abgerissen. Wir haben sie wieder angelegt. Auch ohne hinzufassen, konnte ich die Schrauben in meinem Schädel spüren. Der Mann, den ich niedergestochen hatte, überlebte. Der Staatsanwalt erwähnte weder Rockys Leiche noch die von Jay Myers. Auch nicht Stan Titko. Zwei Wochen später eskortierten mich NOPD-Korps vom Krankenhaus in die Krankenstation des Stadtgefängnisses. Dem Bezirksstaatsanwalt erzählte ich, was passiert war. Von Stan Titko und Angelo Madeiras und Frank Sienkiewicz und Rocky. Die ganze Geschichte. Außerdem war da noch etwas mit den Feds. Als würden die Jungs von hier mich vor den Feds abschirmen. In ein paar Tagen wird man die Medikamentierung absetzen, dann werden wir ihre Aussage aufnehmen. Ohne die Pillen brachten mich die Kopfschmerzen fast um. Ich bekam Besuch von einem jungen Anwalt. Mr. Cady? Ja. Ich spreche zu Ihnen als Berater einer nicht genannten Partei, die glaubt, am Rande von Ihren jüngsten Straftaten betroffen zu sein. Meine Beschäftigung mit Ihrem Fall beschränkt sich darauf, im Interesse meines Mandanten herauszufinden, ob Sie im Rahmen Ihrer Verteidigung vorhaben, Dritte mit den Ihnen zur Last gelegten Verbrechen in Verbindung zu bringen, um Ihr eigenes Strafmaß zu verringern. Dessen wollte ich mich durch meinen Besuch vergewissern, damit mein Mandant die Möglichkeit einer effektiven Verteidigung erhält. Nun, natürlich würde eine solche Verteidigung die Einvernahme einer Reihe von Zeugen erforderlich machen, die im Kreuzverhör ihre Version der Ereignisse bestätigen oder ihr widersprechen müssen. Darunter befände sich eine gewisse Nancy Covington, Eigentümerin und Betreiberin des Emerald Shores Motels in Galveston, Texas. Richtig? Ja. Das würde ebenfalls ein kleines Kind mit einschließen. Richtig? Eine Vierjährige, wenn ich richtig informiert bin. Der Name, den ich hier habe, lautet Tiffany. Gegenwärtig wohnhaft in Obhut von Noni und Deborah Elliott unter der Adresse 540 Briarwood Lane, Round Rock, Texas. Dieses Mädchen. Handelt es sich dabei um dieselbe Person, mit der Sie unterwegs waren? Ist das korrekt? Wir starrten einander an. Das war der Grund seines Besuches. Sie wollten mich wissen lassen, dass Sie von der Kleinen wussten. Wussten, wo sie sich befand. Meine Geschichte änderte sich drastisch. Dem Büro der Staatsanwaltschaft erklärte ich nun, ich könne mich an nichts mehr erinnern. Es war nicht meine erste Verhaftung und auch nicht meine erste Gerichtsverhandlung. Aber diesmal verpassten sie mir das volle Programm, weil sie angepisst waren, dass ich meine Geschichte geändert hatte. 13 Jahre Angola. Ich schluckte es einfach. Die Ermittlungen im Hafen schliefen ein. All das, was im Mai 1987 geschehen ist, ist noch so lebendig wie damals. Wir schreiben das Jahr 2008. Ich führe am Strand meinen Hund Sage aus. Versuch's zumindest. Ich kann weder schnell gehen, noch besonders gut. Heute Morgen hat mir Cecil auf einem Zettel geschrieben, dass ein Mann in einem Jaguar nach mir sucht. Cecil besitzt das Motel, in dem ich ein Zimmer mit Kochnische bewohne. Und ich arbeite als Handlanger für ihn. Ich lebe noch. Ich habe eine Metallplatte im Kopf, ziehe das Bein nach und trage eine Klappe über dem linken Auge. Meine Finger lassen sich nicht mehr richtig strecken und die Knöchel sind wulstig und bringen mich bei Regen um. Der Staat spendierte mir einen Satz neuer Zähne. Ich denke oft an Rocky und ich denke an Carmen. Frage mich, wo sie ist, ob sie es geschafft hat. Ich habe nie wieder von ihr gehört. Jeden Abend im Gefängnis ging ich zu Bett und wartete, dass der Krebs ausbrach. Doch er hockte nur da, schlief und wartete ab. So verbrachte ich fast 12 Jahre, einfach so. Am Vorabend des neuen Jahrhunderts auf Bewährung entlassen fand ich mich, als die Glocken schlugen, allein in New Orleans wieder. 52-jährig stand ich auf der Straße. Die Farben hatten sich verändert, alles schien düsterer. Alle hatten Telefone. Die Leute fuhren japanische Autos. Ich konnte nicht mehr trinken. Unter Alkohol zuckte meine Leber zusammen wie ein aufgespießtes Insekt. Ich gab einen Teil meines Gefängnislohns für eine Pistole aus, die ich von einem schwarzen Kid auf der St. Bernard kaufte, und trieb mich in den Straßen herum, die an Stan's Bar grenzten. Ich schlief unter der Brücke und beobachtete die Bar. Am zweiten Tag sah ich Stan aus einem schwarzen Lincoln steigen. Er war um einiges dicker, besonders an Bauch und Hüften, und seine Haare waren dünn geworden. Ich sah mich um, checkte die 38er Double Action und hielt sie, während ich Richtung Bar ging, fest umklammert in meiner Jackentasche. Es wäre einfach gewesen. Ich weiß nicht, ob sich mein Körper an all das erinnerte, was sie mir angetan hatten. Aber der Schrecken schnürte mir Eier, Herz und Kehle ab. Ich hatte nicht gewusst, dass ich so zahm geworden war. Ich wollte einfach nicht, dass mir nochmal jemand wehtat. Also war ich irgendwann zum Feigling geworden. Oder vielleicht war ich immer schon einer gewesen und hatte es eben erst bemerkt, weil es jetzt, wie alles andere in mir, offen zutage trat. Stan stieg in sein Auto und ließ den Motor an. Und der Lincoln rollte vom Parkplatz. Ich warf den Revolver in einen Müllcontainer und zog mein kaputtes Bein die 10 Blocks bis zum Busbahnhof hinter mir her. Eigentlich durfte ich den Staat nicht verlassen, aber ich nahm den Bus und fuhr runter nach Galveston. Ich lebe seit 5 Jahren in einem Zimmer, mit einer kleinen Couch, die man zu einem Doppelbett ausklappen kann. Ich denke immer noch über den Mann im Jaguar nach, ob er allein ist oder jemanden mitgebracht hat. Was macht der Hurricane? Um 9:30 bin ich vorne im Büro. Cecil blättert das moderne Leben von USA Today durch. Wie jeden September. Er lebt seit seiner Scheidung im Büro und weiß nie, wie sie sich entwickeln. Hör mal, die Nachricht, die du an meine Tür geklemmt hast. Ja, hast du den Typen getroffen? Nein. Was war das für einer? Ja, irgendwie amtlich aus. Anzug, professionell. Fragt, ob du hier wohnst. Kannte deinen Namen. Fragt, ob Roy Cady hier arbeitet. Die Metallplatte in meinem Schädel drückt und die versprengten Gedanken von heute Morgen nehmen und das Sirenengeheule meinem Kopf Gestalt an. Ich habe ihm nichts gesagt. Soll ich ihm was ausrichten, falls er wieder auftaucht? Erzähl ihm nichts. Sag ihm, ich wäre eine Weile weg. Auch wenn ich da bin. Sag mir einfach, wenn er wiederkommt. Und versuch rauszukriegen, wie er heißt. Okay. Oben kam ich in meinem Schrank, bis ich das Remington-Jagdmesser finde, das ich vor 5 Jahren beim Pokern gewonnen habe. Es hat eine 18 cm lange Klinge, die unten gezackt ist. Den ganzen Tag warte ich, dass sie kommen. Jedes Mal, wenn eine Autotür zuschlägt, greife ich nach dem Messer. Als es Abend wird, gehe ich mit Sage an den Strand. Auf dem Rückweg suche ich die Straßen und Parkplätze nach dem Jaguar ab. Nach Männern in Luxuskarossen. Männern mit Sonnenbrillen. Nach allen, die das Motel beobachten könnten. Ich hoffe von ganzem Herzen auf das Schlimmste. Und dann sehe ich ihn. Gegenüber vom Seahorse. Der schwarze Jaguar parkt unbeleuchtet zwischen einem Pickup Ford und einem kleinen Japaner. Den Kühler auf die Bar gerichtet. Ein Mann im Anzug sitzt hinter dem Steuer. Er ist groß. Ich nähere mich von hinten. Meine Nerven flattern. Mein Herz rattert wie ein Schlagbohrer. Ich lange nach dem Türgriff der Tür und als sie aufgeht, schlüpfe ich schnell hinein und drücke ihm die Spitze meines Messers ins Genick. Zünde aufs Lenkrad. Ich kenne dich nicht. Du suchst nach jemandem. Nicht umdrehen. Roy, Cady. Maul halten. Ich drücke das Messer etwas stärker an sein Genick. Er japst. Ich habe eine Nachricht für dich. Sag ihnen, sie sollen kommen und mich holen. Bitte warten Sie. Maul halten. Er zuckt zusammen und unter der Messerspitze formt sich ein Blutstropfen. Nicht reden, Laufbursche. Sag ihnen, sie sollen kommen. Ich werde hier warten und ihr Scheißleben auslöschen. Sag ihm, dass ich auf sie warte. Sag ihnen, sie sollen kommen und hier ihre Nummer abziehen. Laufen Sie doch nicht weg, es ist ganz... Nochmal sehr, blase ich dir das Hirn weg. Ich springe aus dem Wagen und humple so schnell ich kann in die Schatten. Der Mann ruft mir etwas hinterher. Doch was immer er sagt, wird vom Wind verweht. Mein Herz schlägt so heftig, dass mir die Rippen schmerzen und das Metall in meiner Augenhöhle puckert. Ich halte mich im Schatten der Gassen und Hinterhöfe, bis ich Cecils Motel wieder erreiche. Ich sitze aufrecht auf der Couch und beobachte die Tür. Wenn sie kommen, werden sie die Tür auftreten. Aber 2 Tage geschieht nichts. Niemand kommt. In den Nachrichten wird von einem Hurricane gewarnt, der auf uns zurast. Ich habe die Fenster im Erdgeschoss mit Brettern vernagelt und die meisten anderen im Umkreis haben dasselbe getan. Der Präsident und der Gouverneur haben den Notstand ausgerufen und die Evakuierung der bedrohten Gebiete angeordnet. Im Büro stoße ich auf Cecil. Vielleicht solltest du besser nicht hierbleiben. Sonst werde ich noch haftbar gemacht, falls dir was zustößt. Muss noch was gemacht werden? Nein, Hurricane-Feiertage. Und was ist mit der jungen Frau? Welche junge Frau? Ja, die Hübsche. Spuck's aus, alter Schwerenöter. Wer? Mann, du bist gefragt. Erst der Typ im Jaguar, dann die Braut. Gut aussehende Lady, jung, brünett. Sagte, sie suche nach dir. Gestern am frühen Abend. Hat sie dir ihren Vornamen genannt? Nein, und ich habe nicht daran gedacht, sie zu fragen. Was hat sie gesagt? Dass sie versucht, dich zu finden. Du solltest sie anrufen. Wenn du sie nicht anrufst, mache ich es. Was meinst du, wie alt war sie? Anfang 20 vielleicht. Hör zu, wenn du sie doch anrufst, leg ein gutes Wort für mich ein. Ja, sicher. So, ich glaube, ich mache mich mal auf die Socken und hau ab. Du solltest es dir auch überlegen. Kannst mit mir fahren. Ich komme schon klar. Ich verriegle die Tür und lasse die Jalousien herunter. Ich öffne meinen schmalen Schrank und nehme einen Hefter aus dem oberen Regal, in dem die Röntgenbilder stecken, die sie im Gefängnis gemacht haben. Sage liegt an meinen Füßen, den Kopf zwischen die Pfoten geklemmt und den Schwanz eingezogen. Die Frau, überlege ich, wird eine Geschichte hören wollen. Von jemandem, der sie vielleicht über ihr Leben aufklärt. Eine lange Geschichte, bevölkert von Waisen. Als es passiert, macht mein Herz nicht einmal einen Sprung wie sonst, wenn jemand an der Tür klopft. Ich drehe den Knauf, ohne durch den Spion zu schauen. Knarrend öffnet sich die Tür. Vor mir steht eine Frau mit verzweifeltem Blick und wunderschönen Augen. Sie hat dichtes, hellbraunes Haar, trägt Jeans und eine enge, ockerfarbene Jacke. Cecil hat recht. Sie ist ausgesprochen hübsch. Mehr als hübsch. Sie steht auf der Veranda, umklammert mit einer Hand ihre modische, lederne Handtasche. In der anderen Hand hält sie ein Blatt Papier. Ich erkenne Sie nicht. Eine Fotografie vielleicht. Nein. Nein, Sie sind es nicht. Sie hält mir das Foto hin. Das Foto ist alt, verblasst und zerknickt. Es zeigt das Meer, ein Strand. 3 Menschen stehen in den Wellen. Tut mir leid, aber ich habe mich geirrt. Es ist 20 Jahre her, Tiffany, und seitdem habe ich mich ziemlich verändert. Sie kennen mich nie mehr. Aber ich war Ihr Freund. Eine stecknadelkopfgroße Träne löst sich und rollt über ihre Wange. Ich trete beiseite und bedeute ihr, hereinzukommen. Sage streicht um ihre Waden, sie bückt sich und kraut ihr die Ohren. Setzen Sie sich. Danke. Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten. Sie haben Fragen? Ja, bitte. Ich... Wie haben Sie mich gefunden? Das war die Lady vom Hotel. Vor langer, langer Zeit. Sie sagte, ihr echter Name sei Roy. Das haben die Schwestern auch gesagt. Und der Mann, den ich beauftragt habe, fand ihre Gefängnisakten und Fotos. Er hat eine Zeit lang gebraucht, bis er sie aufgestöbert hat. Sie sehen so anders aus. Ja, das stimmt. Wo wohnen Sie? Osten. Und was machen Sie dort? Grafikdesign. Ich arbeite in der Werbung. Mussten Sie dafür aufs College? Ich war auf der University of Texas. Wer? Ich meine, wo sind Sie aufgewachsen? Ihre Familie? Meine Eltern haben mich adoptiert. Über die Josef-Schwestern. Ich bin in Tyler aufgewachsen. Sind Sie verheiratet? Ich bin mit jemandem zusammen. Eine Weile schon. Eine lange Weile. Sie schaut weg und zupft an einer Strähne. In dieser Geste erkenne ich Rocky wieder. So klar und deutlich, dass ich mich abwenden muss. Würde es Ihnen etwas ausmachen? Ich meine, es gibt da wirklich Dinge, die ich wissen muss. Was wissen Sie? Ich erinnere mich irgendwie an meine Schwester. Ein wenig zumindest. Ich erinnere mich, dass wir zusammen am Strand waren, aber... Aber eines Tages hat sie mich einfach verlassen. Nein, so war das nicht. Was ist passiert? Wir wären auch am selben Abend wieder zurückgekommen. Wir sind nur rausgegangen. Aber dann waren Sie in New Orleans, sind im Gefängnis gelandet. Ja, das stimmt. Ich bin etwas ramponiert worden. Es war ein Unfall und es existierte ein Haftbefehl gegen mich. Aber ich verstehe das nicht. Was ist passiert, nachdem ihr mich verlassen habt? Haben Sie sie gut gekannt? Meine Schwester? Ich glaube schon. Welche Art Werbung machen Sie? Wie bitte? Ich designe Websites, Firmenlogos, Dinge in der Art. Ich bin ein paar Mal in Austin gewesen, vor langer Zeit. Gibt's Barton Springs noch? Ja. Was war das für ein Unfall? Gute Musik machen die da oben. Mögen Sie Musik? Hören Sie. Ich muss es wissen. Hatten Sie Brüder und Schwestern? Ich meine, da, wo Sie aufgewachsen sind. Ich hatte einen kleinen Bruder, auch adoptiert. Wie heißt er? Warum antworten Sie mir nicht? Bitte. Ich verstehe das alles nicht. In Ordnung. Es ist aber schlimm. Was? Ich werde dir alles über sie erzählen. Alles, was geschehen ist. In Ordnung. Unter einer Bedingung. Wenn ich mit dir geredet habe, musst du gehen. Da draußen braut sich ein Sturm zusammen. Du musst die Stadt verlassen. Jetzt gleich. Sobald ich fertig bin. Wollen Sie weg? Ich kann wiederkommen. Nein. Ich erzähle es dir jetzt. Alles. Aber wenn ich fertig bin, gehst du. Und du musst mir einen Gefallen tun. Was für einen Gefallen? Du nimmst den Hund mit. Also, ich weiß nicht... Das ist der Deal. Einen anderen gibt's nicht. Okay, in Ordnung. Schwörst du es? Ja, in Ordnung. Ich schwöre es. Das andere Mädchen auf dem Foto ist nicht deine Schwester, sondern deine Mutter. Du solltest dir keine Schuld geben. Sie hatte ein hartes Leben. Aber sie hat einmal sehr viel Mut bewiesen. Sie hat dich nicht verlassen. So war es nicht. Sie hat dich nicht im Stich gelassen. Sie schlägt die Hand vor den Mund, ihre Züge entgleiten. Ihr Gesicht fällt in sich zusammen wie eine Sandburg unter einer Welle. Ich rücke näher. Und weil ich nicht anders kann, lege ich ihr den Arm um die Schultern. Sie drückt meine Hand. Ich warte, bis das Gesagte über sie hinweggewogt ist, lasse sie einen Augenblick Atem holen. Sie wird all ihre Kraft für den Rest brauchen. Als sie sich ein wenig gefangen hat, fange ich nochmal von vorne an. Erzähle ihr alles. Als sie aufbricht, stehe ich in der Tür und sehe zu, wie sie Sage in ihrem kleinen goldenen Toyota buxiert. Ehe sie einsteigt, hält sie noch einmal inne. Der Regen verleiht ihr die Aura einer Heiligen. Sie sieht zu mir herüber. Ich muss die Tür schließen, gehe hinein und warte, bis ich sie davonfahren höre. Ich stelle mir vor, wie sie mit Sage über die weißen Felsen am Ufer des klaren Flusses tollt, der durch Austin fließt. Und ich denke nicht an Rocky. Ich denke an den Wind, der die Oberfläche eines Sees kräuselt. An meine Mutter. Mein Kopf ist frei und meine Hände schmerzen nicht mehr. In der Ferne knackt und kracht es, Blitze zucken über das Meer, als hätte der Himmel Dynamit geschluckt. An seinem dreuenden Rand kann ich beinahe eine andere Dunkelheit ausmachen. Ein tieferes Schwarz, das über den Horizont heraufkriecht und Formen annimmt, die ich mir nicht vorstellen kann. Zweige schlagen gegen die verbarrikadierten Fenster. Es klingt, als würde eine Kreatur mit ihren Krallen versuchen, sich einen Weg zu bahnen. Der Wind heult mit der Stimme dieses Tieres. Ein tiefes, weitwundes Heulen. 20 Jahre ist es her. Und ich hätte befürchtet, ich würde ewig leben. Days full of rain. Skies coming down. I get so tired of these same old blues. Same old song. Baby, it won't be long till I be tying on my flying shoes. Flying shoes. Till I be tying on my flying shoes. Galveston. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Nick Pizzolatto. Aus dem Amerikanischen von Simone Saliter und Gunther Blank. Die Rollen und ihre Darsteller: Roy Cady, Rainer Schöne. Rocky, Jasna Fritzi Bauer. Stan Ptitko, Robert Dölle. Trey Jones, Florian Lukas. Nancy, Corinna Kirchhoff. Sowie mit Felix Förtler, Edda Fischer, Susanne Barth, Tanja von Oertzen, Maike Jüttendonk, Andreas Grotka und vielen anderen. Technische Realisation: Werner Jäger und Sebastian Null. Regieassistenz: Peter Simon. Bearbeitung und Regie: Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015. Dramaturgie: Nathalie Challes.